In dem Dialog drücken Hanna und Felix ihren Weihnachtsstress aus. Wiederholen Sie die Ausdrücke nach dem Signal. Danach hören Sie eine Erklärung dazu. Ach, frag nicht. So signalisiert man jemandem, dass man nicht so gerne über ein Thema sprechen will. Die Tage vor Weihnachten machen mich immer fertig. Wenn einen etwas fertig macht, dann macht einen das müde und K.O. Wir wollen bei dem Konsumwahn nicht mitmachen. Wahn ist ein mental kranker Zustand mit Halluzinationen. Ein kritischer Ausdruck für den vielen Konsum ist der Konsumwahn. Die Weihnachtszeit ist ein Einkaufswahnsinn. Wahnsinn ist ein großer Unsinn, eine große Verrücktheit. Das Kompositum meint also, dass hier unsinnig viel eingekauft wird. Stressfreie Weihnachten kann ich nur empfehlen. Ruhige Feiertage ohne Stress, das sind stressfreie Weihnachten.